Der Kampf der Bewohner des Kreises Songju, Bezirk Nordgyeongsang von Südkorea, gegen Saturnierung, der am 13. Juli begann, dauert mehr als 50 Tage lang vor dem Rathaus des Kreises Songju als Kerzenkampf der Massen fort. An der Kundgebung vom 31. August, dem 50. Tag des Kerzenkampfes, nahmen viele Bewohner des Kreises Songju und die Bewohner verschiedener Kreise und Schichten aus verschiedenen Orten Südkoreas, wie Busan und Changwon vom Bezirk Südgyeongsang teil. Der tapfere Kampf der Bewohner des Kreises Songju wird in verschiedenen Formen, wie 10.000 Personen Kundgebung, groß angelegte Demonstration zum Kreisscheren, Protestaktion in Seoul und gemeinsamer Kampf mit den Bewohnern anderer Orte lange Zeit aktiv entfaltet. Die nationale Aktion gegen die Saturnierung erklärte ihren harten Standpunkt, auch im September und Oktober den Kampf weiter zu entfalten. Die Partei der Bevölkerung, die Partei der Gerechtigkeit und die gemeinsame demokratische Partei legten den Parteikurs auf den Widerstand gegen die Saturnierung dar und zeigen die Haltung, gegen die Stationierung von Saat vorzugehen, wodurch die südkoreanische Regierung in große Unruhe geriet.